Am 15. Juli 2014. Ich bin Pascal Burschilkin und wie ihr schon hören könnt, ist heute ein spektakuläres Thema. Kleine Django-Musik dazu und in der Leitung habe ich heute Dr. Reto Manz, seines Zeichens Richter. Grüß dich, Reto. Hallo, Pascal. Super, hat alles geklappt. Musikeinspielung hat geklappt und die GEMA wird sich auch freuen. Die wird heute nichts dran verdienen, weil es GEMA-freie Musik ist. Aha, sehr gut. Jetzt hat gerade mein Telefon geklingelt. Perfekt zum Start. Perfekt und der Sendung also. Mit GEMA-freier Musik wahrscheinlich als Klingelton. Das will ich mal schwer hoffen für den Anbieter. So, also jetzt werde ich wieder geblockt hier. Mein Gott, das ist ja schlimm. Gut, ja. Schön, dass es geklappt hat. Ja, hat mich auch, freut mich sehr, dass es zeitlich geklappt hat bei dir. Wir haben es ja von langer Hand geplant, den Podcast mal aufzunehmen. Wir haben uns so ein schweres Thema ausgesucht, oder ich habe mir das rausgesucht und ich habe lange gesucht, jemanden, der mit mir zum Thema sprechen wollte. Ich habe ein paar Rechtsanwälte abgeklappert und das ist schwierig und zeitlich und versuch doch mal den Richter, den Reto Manz mal. Ich sage, was soll ich jetzt mit einem Richter, mit einem Podcast, Reto Manz? Bisschen geschaut, okay, Thema WLAN und Störerhaftung haben wir uns auf die Fahne geschrieben heute. Und ja, dazu habe ich dich als Richter mal eingeladen und dich überfallen und gesagt, schönen guten Tag, kannst du mir mal helfen, zum Thema WLAN und Störerhaftung mit mir drüber zu reden und versuchen, ein bisschen Klärung in die Welt nach draußen zu schaffen? Deswegen kurz zu dir, kurze Einladung zu dir. Was zeichnet dich aus zum Thema WLAN und wer bist du, was machst du so? Gut, also du hast schon richtig gesagt, ich bin Richter. Ich bin hier Richter am Landgericht Frankfurt. Wobei ich im Augenblick keine Internetrecht-Sachen mache, muss ich gestehen. Das heißt, das ist im Augenblick eher ein Hobby. Ich beschäftige mich jetzt eigentlich schon seit 2004 mit dem Thema WLAN. Ich habe damals angefangen, meine Doktorarbeit zu schreiben, und zwar über offene Netzwerke, namentlich über Freifunk. Das habe ich mir damals angeguckt und bin dann darüber auch mit den Freifunkern in Kontakt gekommen. Und das Thema, klar, wenn man sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt, verfolgt man das auch. Und das ist ja irgendwie seit mittlerweile rund 10 Jahren ist das Thema heiß. Angefangen mit dem spektakulären Urteil des Landgerichts Hamburg, das damals zu einer Privatperson, die ein WLAN hatte, gesagt hat, du haftest, wenn über dein WLAN was Schlimmes passiert. Und du hast ja schon gesagt, Störerhaftung, schweres Thema. Vielleicht hole ich da mal kurz aus. Genau, so ein bisschen erklären so, weil es viele haben das vielleicht auch schon mal gehört, so ja, auch viele sagen sogar mit Störerhaftung, was ist das überhaupt und was hat Störerhaftung mit dem WLAN zu tun? Ich hole mal ganz kurz aus. Also ja. Störerhaftung ist eigentlich was ganz Altes. Das kommt eigentlich auch aus dem Zivilrecht und hat so mit dem klassischen Internetrecht, wie wir es kennen, relativ wenig zu tun. Die Idee ist, wenn jemand eine Gefahr schafft oder wenn, also die eigentlich das, was dahinter steht, so aus dem klassischen BGB, ist Eigentum. Du hast ein Grundstück und auf deinem Grundstück steht ein Baum. Und der Baum, der droht umzukippen. Da kannst du nichts für. Ja? So ein Baum, der wird einfach irgendwann alt und kippt um. Und damit dein Nachbar, der Angst hat, dass der Baum auf sein Haus fällt, damit der was dagegen tun kann, gibt es eben diese Störerhaftung. Du bist zwar nicht ein böser Mensch, aber trotzdem bist du derjenige, der was dagegen tun kann. Und dann kann er sagen, bitte hör damit auf oder bitte sorg dafür, dass dieser Baum nicht auf mein Dach fällt, zum Beispiel indem du ihn abschneidest, indem du ihn umhaust. Das ist das, wo das eigentlich herkommt. Und das ist dann später von der Rechtsprechung übertragen worden auf verschiedene Bereiche und unter anderem eben auch in den Bereich des Immaterialgüterrechts, also zum Beispiel Urheberrecht. Und die Idee dort ist, wenn man jemanden hat, der zwar nicht selber der Verletzer ist, also derjenige, der jetzt die Musik selber anbietet, sondern nur daran irgendwie mitwirkt, irgendwie mitmacht, dann soll man dem soll man zumindest sagen, hör damit auf. Man kann ihn also auf Unterlassen in Anspruch nehmen. Und das ist die eigentliche Idee hinter der Störerhaftung im Urheberrecht. Und jetzt schlagen wir den Bogen zum WLAN. Wer eben so ein WLAN betreibt, wer so ein WLAN hat, da kommt so jemand, dessen Rechte verletzt werden, kommt dann natürlich auf die Idee zu sagen, ich komme zwar nicht an den eigentlichen Verletzer ran, oder es ist zumindest schwierig, an den Verletzer ranzukommen, also schnappe ich mir doch mal denjenigen, der das WLAN betreibt. Und das ist das, was jetzt seit 2006 die Leute umtreibt und auch, wie gesagt, seit 2006 noch nicht so richtig geklärt worden ist, obwohl es da eigentlich Gesetze für gibt, die das regeln sollten. Aber es gibt ja so, in der Rechtsprechung gibt es ja viele, viele Urteile, also fleißige, heiße Ticker-Leser, die werden ja fast überfallen damit, so einmal im Quartal kommt da irgendeine Meldung, ja, ein Landgericht oder irgendein Gericht hat entschieden, der eine wird in die Haftung genommen, der andere wird nicht in die Haftung genommen, die Frau, die ihren Sohn nicht richtig belehrt hat, wird nicht in die Haftung genommen, also eigentlich ist es ja, eigentlich streichen wir, es ist ja gar nichts geklärt wirklich und es kommt regelmäßig was Neues raus und keiner weiß so richtig, wie er nun umgehen soll. Das heißt, alle haben jetzt Angst, kann ich jetzt in die Haftung genommen werden, wenn ich jetzt meinen WLAN einfach öffne und sage, so Leute, ich bin ein gut Mensch, ich habe eine gute Leitung, ihr könnt alle über meinen WLAN Access Point jetzt surfen. Das macht ja eigentlich keiner, weil er Angst hat, dass irgendein Gericht ihn fälschlicherweise jetzt in die Störerhaftung nimmt und sagt, hör mal, du bist aber jetzt schuld, weil irgendeiner, den wir nicht kennen oder den du auch nicht kennst, der hat sich jetzt hier, was weiß ich, von echte Glasperlenspiel runtergeladen oder zum Upload bereitgehalten. Gut, geschmacklich lässt sich drüber streiten natürlich, aber das macht keiner, weil er Angst hat, er landet vor dem Gericht und er wird verknackt und muss sich bis aufs Lebensende, muss er Blut spenden gehen, einmal die Woche, um die Strafe zu bezahlen. Warum ist das nicht wirklich geregelt? Also du sagst es ja, es gibt ja Gesetze in Deutschland, du weißt es ja wahrscheinlich noch besser als ich, es gibt ja kaum ein Land, was mehr Gesetze hat in Deutschland, aber die Rechtsunsicherheit macht es ja nicht gerade besser, gerade in dem Bereich. Was gibt es denn dafür so Gesetze, wo man sich vielleicht dran halten kann? Da gibt es ja so TKG, TMG, haben alle schon mal ein bisschen gehört. Bin ich gleich ein Diensteanbieter, wenn ich privat meinen Access Point hier von Freifunk oder so mal hinstelle? Bin ich jetzt Diensteanbieter? Genau, also da muss man, hier gibt's, du hast vollkommen richtig gesagt, es gibt verschiedene Gesetze, die da Anwendung finden. Und das eigentliche Problem kommt daher, dass diese Störerhaftung so richterrechtlich entwickelt worden ist, also so ein altes Instrument, das irgendwie auf etwas übertragen wurde. Und jetzt schaut man eben, ob das passt oder nicht. Und für WLANs gibt's grundsätzlich, du hast sie schon beide genannt, zwei Gesetze, die Anwendung finden können. Das eine ist das Telekommunikationsgesetz. Da geht's darum, bin ich jemand, der eine Datenübertragung für andere macht, also bei WLAN relativ klar über Funk. Und da muss man sagen, das Telekommunikationsgesetz definiert das und da fällt diese Übertragung über WLAN fällt da drunter. Das heißt, wer an die Öffentlichkeit ein WLAN anbietet, der ist erstmal Diensteanbieter. Im Sinne des TKGs, okay, Dienstanbieter, weil ich einen Dienst... Genau, weil ich genau, einen Dienst... Weil ich für jemand anderes Daten übertrage. Das ist jetzt relativ untechnisch gesagt. Mhm. Und dann gibt es auf der anderen Seite ein Gesetz, das heißt Telemediengesetz. Das ist auch schon relativ alt. Und ein Teil davon beruht unter anderem oder ist beeinflusst von einer europäischen Richtlinie. Und zwar hat sich der europäische Gesetzgeber so Ende der 90er Jahre des letzten Jahrtausends überlegt, dass Internet ja was ganz Tolles ist und dass das auch ganz toll für die Wirtschaft ist. Nur die Internetanbieter, die hatten alle Angst, dass sie für Sachen, die ihre Nutzer machen, in die Haftung genommen werden. Und um das zu regeln, hat der europäische Gesetzgeber damals die sogenannte E-Commerce-Richtlinie verabschiedet. Und da steht im Grunde genommen drin, du, lieber Diensteanbieter, haftest gerade nicht für das, was deine Nutzer tun. Das Einzige, was man von dir verlangen kann, ist, dass du Inhalte löschst. So, also wenn man das jetzt so auf eBay überträgt, wenn ich eine gefälschte Rolex-Uhr bei eBay einstelle, dann kann der Hersteller von Rolex, der die entsprechenden Rechte hat, zu eBay gehen und sagen, lösche dieses Angebot und verhindere bitte für die Zukunft, Da kommt jetzt diese Störerhaftung. Verhindere bitte für die Zukunft, dass dieser Nutzer so ein Angebot einstellt. Und das hat der BGH dann eben auch irgendwann mal so entschieden. Und während das bei eBay oder bei Inhalten noch relativ leicht zu vermitteln ist, wird das halt bei Funknetzen eher schwierig. Da gibt es auch eine Regelung für, das ist der Paragraph 8 des Telemediengesetzes. Und der sagt, Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie in einem Kommunikationsnetz übermitteln oder zu denen sie Zugang vermitteln, nicht verantwortlich. Und dann kommen noch ein paar Voraussetzungen, die aber bei WLAN immer vorliegen. Also wenn wir uns das angucken, ist klar, ne? Klar, fremde Informationen, zu denen sie Zugang vermitteln, also ich vermittle Zugang zur Streaming-Seite oder zu Kino.to oder zu irgendwas, wo jemand beleidigt wird in einem Forum, dafür soll ich nicht verantwortlich sein. Das steht in § 8 Telemediengesetz relativ eindeutig drin. Und das, was für so viel Verwirrung jetzt gesorgt hat in den letzten Jahren vor allen Dingen, war, dass der Bundesgerichtshof für Privatpersonen da gar nicht reingeguckt hat. Also jetzt, wenn ich mein WLAN hier in der Familie teile, dann kann man sich tatsächlich überlegen, ob ich Familienmitgliedern ein WLAN anbiete und deswegen unter diese Regelung falle oder nicht. Da kann man drüber diskutieren. Der BGH hat das bisher überhaupt noch nicht thematisiert. Und auch andere Gerichte haben immer nur sich angeguckt, das ist ja eine Familie, haftet jetzt der Familienvater für die Kinder. Muss der Familienvater das 13-jährige Kind belehren, dass es nicht ins Internet, also dass es, wenn es ins Internet geht, nicht irgendwelche Filme herunterladen und anbieten darf, oder muss er das nicht machen? Und wenn er das machen muss oder wenn er es nicht machen muss, muss er dann überwachen, oder wenn was passiert, muss er dann besser aufpassen? Und da hat der Bundesgerichtshof letztes Jahr dann genau dieser Fall, 13-jähriges Kind gesagt, lieber Vater, wenn du deinem Kind einmal sagst, mach keine bösen Sachen im Internet, dann musst du auch bis wirklich was passiert, musst du dann auch nichts mehr machen. Da kann man bei einem 13-jährigen Kind von ausgehen. Und das Gleiche hat der Bundesgerichtshof Anfang diesen Jahres auch für Erwachsene gesagt. So, damit haben wir die Situation in der Familie so halbwegs geklärt. Okay, das heißt, wenn meine Frau jetzt irgendwas macht im Internet, ich habe doch vorher gesagt, hör mal, du darfst einen Film nicht runter und hochladen, ein Streaming oder BitTorrent darfst du auch nicht, wenn ich es einmal sage, ohne es irgendwie belegt zu haben. Einfach nur, ich kann glaubhaft versichern, ich habe es meiner Frau gesagt, sie sagt, ja, stimmt, das hat er mir gesagt, so letztes Jahr irgendwann mal, ne? Dann reicht das schon, ne? Das würde reichen, und der BGH sagt sogar, da deine Frau, ich gehe mal davon aus, dass deine Frau erwachsen ist und eigenverantwortlich handeln kann, brauchst du sie auch gar nicht belehren. Die weiß nämlich ganz genau, dass sie sowas nicht machen. Ah. Das ist sozusagen, also letztes Jahr, 13-jähriges Kind muss man belehren. Ach ja, okay, stimmt, ja. Und dann war die Frage, was machen wir mit den Erwachsenen? Das hat jetzt dann eben nochmal ein Dreivierteljahr gedauert. Neue Entscheidung, die irgendwie gleichzeitig den Weg zum BGH gefunden hat. Da hat er jetzt gesagt, nee, also Erwachsene brauchst du nun wirklich nicht zu belehren. Die wissen das nämlich ganz genau. So. Und das eigentliche Problem, dass es ja auch Leute gibt, die ihr WLAN Menschen zur Verfügung stellen, die nicht im Familienverbund sind. Also ich denke jetzt mal an eine Wohngemeinschaft, oder ich denke an einen Freifunk-WLAN, oder ich denke auch an den Telekom-Hotspot hier am Bahnhof oder im Zug. Genau. Da gibt es bisher noch praktisch keine Rechtsprechung. Das hat interessanterweise total lange gedauert. Und ich vermute auch, ehrlich gesagt, dass das auch daran liegt, dass die Leute, die mit diesen Fällen befasst waren, da nie dran gedacht haben. Also als Beispiel jetzt, wir haben im Jahr 2010 ein Urteil des Landgerichts Frankfurt gehabt. Da ging es um einen Hotelinhaber, der hatte seinen Gästen ein WLAN zur Verfügung gestellt. Ist ja üblich, und das ist ja für Kundenbindung ist das ja auch ein gangbares Mittel eigentlich heutzutage. Genau, also die Hotelwirtschaft sagt sogar, ohne geht es nicht mehr. Die Kunden erwarten das, wir kriegen unsere Zimmer nicht mehr vermietet, wenn wir kein WLAN anbieten, das kostenlos, also das im Preis mit enthalten ist. Sehe ich auch so. Ich suche meine Hotels auch danach aus, ob da WLAN ist oder nicht. Genau. Und es hatte das Landgericht Frankfurt so einen Fall, und offensichtlich hat keiner von denen, also auch keiner von den Anwälten, mal gesagt, übrigens, da gibt es doch diesen § 8 Telemediengesetz, und wenn man sich den durchliest, Zugang zu Informationen im Internet vermitteln, dann gilt der auch. Da hat irgendwie erstmal keiner dran gedacht, und das Landgericht Frankfurt hat es dann auf andere Art und Weise, hat es das Problem gelöst und hat trotzdem gesagt, der haftet nicht. Und zwar, weil er sein WLAN verschlüsselt hatte in diesem Fall und weil er auch seine Kunden darauf hingewiesen hatte, dass er, dass die nichts Böses machen sollen. Ah, okay. Das heißt, es ist wieder ein Einzelfall. Das haben wir ja in, oder eine Einzelbetrachtung wieder in diesem Fall. Genau. Das war dann auch wieder tatsächlich eine Einzelbetrachtung, obwohl man sich mit dem Paragraph 8 Telemediengesetz das Leben relativ, also viel leichter machen kann. Auch wenn es mir leid tut, ich mache das Ganze jetzt noch mal ein bisschen komplizierter. Oh, jetzt wird's kompliziert, okay. Man muss nämlich, wenn man sich sowas anguckt, ich gehe mal wieder zurück zu diesem Fall des Landgericht Frankfurt mit dem Hotelinhaber, muss man zwei Punkte unterscheiden. Es gibt nämlich einmal die Haftung auf Schadensersatz, das heißt, das Spiel, das heruntergeladen wurde, da kann das Studio, das dieses Spiel erstellt hat, hat vom Hotelinhaber verlangt, du musst mir jetzt 1.000 Euro Schadensersatz zahlen. Denn normalerweise hättest du das, was du da gemacht hast, nämlich das Spiel im Internet anbieten, dafür hättest du mir 1.000 Euro bezahlt. Die will ich jetzt von dir. Okay. Und der zweite Punkt ist, ich möchte gerne, dass du es ab jetzt lässt. Das ist das, was ich vorhin mit der Störerhaftung gesagt habe. Das geht auf Unterlassen, auf Verhindern für die Zukunft. Diese beiden Punkte muss man unterscheiden. Also einmal auf der einen Seite Schadensersatz. Ich möchte von dir 1.000 Euro, denn normalerweise würden Leute für das, was du gemacht hast, 1.000 Euro an mich zahlen. Und das Zweite, ich möchte, dass du es in der Zukunft unterlässt. Diese Unterscheidung verschwimmt in der öffentlichen Wahrnehmung häufig ein bisschen, weil auch schon dieser Unterlassungsanspruch, also wenn die sagen können, bitte unterlass das, und sie durften das sagen, aus welchen Gründen auch immer, dann können sie ihre Anwaltskosten dafür geltend machen. Und die sind in der Regel relativ teuer. Das sind auch ein paar hundert Euro, wenn nicht sogar um die 1.000 Euro. Das heißt also, es fühlt sich so ein bisschen wie Schadensersatz an. Warum habe ich es jetzt so kompliziert gemacht? Der Grund dafür ist, dass dieser Paragraph 8 Telemediengesetz, über den wir gesprochen haben, der nach meiner Auffassung hier Anwendung findet, nach dem Bundesgerichtshof, so seit ganz vielen Jahren entschieden, nur für den Schadensersatzanspruch gilt. Das heißt also, der Hotelinhaber kann sagen, ich zahle dir nicht die 1.000 Euro Schadensersatz, und dann sagt derjenige, der ihn abgemahnt hat, der Rechteinhaber sagt, das ist okay, aber du musst mir trotzdem meine Anwaltskosten zahlen, und in Zukunft musst du dafür sorgen, dass deine Hotelgäste solche Verletzungen nicht mehr begehen können. Das ist dann diese UE, wovon viele immer reden, diese Unterlassungserklärung, die man unterschreiben muss, dass man in Zukunft nicht mehr macht und alles Beste und alles versucht, in seiner Kraft stehenden Mitteln das zu verhindern, dass in Zukunft noch jemand das Spiel sich runterlädt. Ganz genau. Also das ist ja so der normale Gang bei einer Abmahnung. Man schickt einen Brief und sagt, ich hätte gerne Schadensersatz und ich möchte gerne, dass du es in Zukunft unterlässt, und außerdem möchte ich noch, dass du meine Anwaltskosten zahlst. So, jetzt hatte der Bundesgerichtshof gesagt, auf Schadensersatzansprüche findet diese Privilegierung, du haftest nicht, findet da Anwendung, aber auf Unterlassen nicht. Das war die letzten 8, 9 Jahre war das Standard. Oder ich würde sogar fast sagen, die letzten 12 Jahre war das Standard. Das Problem ist nur, dass das möglicherweise mit dem europäischen Recht nicht in Übereinstimmung zu bringen ist, mit dieser Richtlinie, die ich vorhin erwähnt hatte. Und der BGH hat seinen Ansatz mittlerweile etwas angepasst. Und zwar die Störerhaftung, hatte ich vorhin gesagt, das ist, wenn man an einer Rechtsverletzung so mitmacht, wenn man da irgendwie Einfluss hat. Und der zweite Schritt ist, ob man seine sogenannten Prüfungs- und Überwachungspflichten, so heißt das ganz formell, verletzt hat. Und bei übertragen auf einen WLAN-Inhaber könnte das zum Beispiel bedeuten, dass man fragt, hast du denn alles getan, was du tun konntest, um zu verhindern, dass deine Gäste Schindluder treiben? Und da, jetzt kommen wir wieder zum BGH-Fall von vorhin, da könnte man zum Beispiel an eine Belehrung denken. Hast du deine Nutzer denn auch belehrt? Das könnte man ja zumindest verlangen. Ja. Genau, also jetzt im Fall von Hotels, und ich kenne das ja auch, man kommt in ein Hotel und sagt, haben Sie WLAN, sagen die, ja klar, hier haben Sie das Passwort, aber ne, das kriegen Sie, hier müssen Sie jedem unterschreiben, ne, die Belehrung ist üblich, jetzt sagen wir hier, das kennen Sie ja, ne, unterschreiben, genau. Da steht ja alles drin, ne, Sie wissen, Sie dürfen nichts, urheberrechtlich geschützt ist, nichts mit, alles, was man sich Schlimmes vorstellen kann, nicht machen, dann dürfen Sie unser Netz nutzen. Das genau, wird das belegt. Machen die Hotels, und das machen auch andere, die machen das aus Vorsicht. Es ist nämlich vollkommen unklar, ob man das machen muss. Der Bundesgerichtshof hat ja gerade bei der Familie entschieden, die Ehefrau muss sich nicht belehren. Die weiß nämlich, dass das verboten ist. Die Frage ist dann eben, warum müsste ich denn dann meinen Hotelgast belehren? Die wissen das ja auch, die sind ja auch erwachsen. Oder wenn es die Eltern mit den Kindern sind, können ja die Eltern ihre Kinder belehren. Ja, das muss ja ich nicht machen. Genau. Wie wird es denn dann da mit dem Datenschutz gehalten? Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt so Daten erhebt von jemandem, so, ich habe dich heute belehrt, Pascal Koschilken, am 13.05. habe ich dich belehrt, das ist eine Information, die irgendwo gespeichert wird. Und die Frage ist, ist die Information überhaupt erforderlich, das zu speichern? Also gibt es wieder einen Paragraphen, zum Beispiel einen Paragraph 15 TMG, der mich dazu auffordert, auch Nutzungsdaten von mir zu speichern und auch diese Belehrung zu speichern, dann muss ich sowas ja speichern. Aber ist es gar nicht erforderlich, ist es gesetzlich nicht vorgeschrieben, dass ich sowas niederschreiben muss, dann darf es ja eigentlich auch nicht, weil es ja nicht in ein Gesetz geregelt ist und das Auffanggesetz, das BDSG, dann regelt, nee, Vorsicht, Leute, Paragraph 3a, Datensparsamkeit, es dürfen nur maximal die Daten gespeichert werden, die auch erforderlich sind. Also ist das dann nicht sogar eine übermäßige Datenansammlung auf einmal, die man dann hat, wenn ich mir über 15 Jahre speichere, wen ich in den letzten 15 Jahren belehrt habe, der darf nicht ins Internet, der darf da nichts Schlimmes machen im Internet und ich speichere auch noch die ganzen Log-Dateien von meinem Router hier, 8 Terabyte mittlerweile, 15 Jahre. Widerspricht das dann nicht auch wieder so gewissen, ich sage jetzt mal wieder, ja, böses Wort, Datenschutz, aber gewissen Ansprüchen, die so ein User, ein aufgeklärter Benutzer heutzutage so hat? Da gebe ich dir recht. Man kann nicht gezwungen werden, diese Daten aufzuheben. Das hätten natürlich die Rechteinhaber gern. Die Befürchtung ist ja, wenn ich das nicht speichere, dann können Leute das WLAN benutzen und darüber Rechtsverletzungen begehen, ohne in Anspruch, also ohne dass ich jemanden in die Verantwortung ziehen kann. Nur das ist etwas, was das Gesetz bei uns auch tatsächlich kennt und was, du hast schon angesprochen, im Datenschutz auch sogar ausdrücklich verordnet wird. Da heißt es eben, wenn Daten nicht erforderlich sind, dann soll man sie auch nicht erheben. Auch hier muss man wieder, jetzt kommt die Juristenantwort, muss man unterscheiden. Genau, kommt drauf an, ne? Es gibt hier zwei Sachen, die man meines Erachtens unterscheiden muss, und das ist das Recht, Daten zu erheben, und die Pflicht, Daten zu erheben. Genau. Also grundsätzlich ist im Datenschutzrecht ja so, wenn ich ein Verhältnis mit jemandem habe und dieses Verhältnis macht es erforderlich, dass ich über den was weiß, zum Beispiel, ich biete ein WLAN an und ich verlange dafür 1 Euro pro Stunde, dann habe ich natürlich ein Interesse daran zu wissen, wer mein Vertragspartner ist, denn wenn der nicht zahlt, will ich den in Anspruch nehmen können. Genau, das heißt, ist ein Rechtsgeschäft, genau. Da hätte ich dann also eine Berechtigung, dessen Daten zu erheben und zu sagen, alles klar, du hast am 15.07. von 20 Uhr bis 21 Uhr bist du über meinen WLAN-Hotspot reingegangen und hast mit dem Pascal dein Nerdphone-Interview gegeben. Mhm. Und jetzt zahl bitte den 1 Euro, das hast du nämlich vorher noch nicht gemacht. Das ist das Recht, Daten zu speichern. Und andererseits kommt dann eben die Frage, muss ich denn auch Daten speichern im Hinblick darauf, dass ich ja theoretisch mal haften könnte? Ja, dass also jemand Drittes kommt und sagt, da ist jemand über das WLAN ins Internet gegangen und hat böse Sachen im Interview mit dem Pascal erzählt. Ja, und da hat das Landgericht München vor 2 Jahren, im Jahr 2012, entschieden, nee, so eine Pflicht gibt's nicht. Das steht nicht im Gesetz. Der Grundsatz ist ja, du darfst nichts speichern, was nicht erforderlich ist. Und der Umkehrschluss ist eben auch, wenn es dann nicht ausdrücklich erlaubt ist, dann musst du das auch definitiv nicht. Ja, und das Urteil hat nicht so große Wellen geschlagen, hat mich gewundert. Und in den Zusammenhang mit der Störerhaftung haben das relativ wenig Leute bisher gelegt. Viele der Anbieter von kommerziellen WLAN-Hotspots speichern Nutzerdaten einfach so aus Vorsicht und, das muss man auch sagen, weil sie die haben wollen, um Werbung zu schalten, also um die Möglichkeit haben, Werbung zu schalten oder überhaupt um Daten zu sammeln, was ja heute auch der absolute Trend ist. Bewegungsdaten aber, zum Beispiel. Ganz genau. Aber wie gesagt, bisher nicht bestritten, Landgericht München sagt, du kannst nicht verpflichtet werden und erst recht nicht durch die Störerhaftung, denn, und jetzt kommen wir wieder zum Datenschutz zurück, das ist ja kein Gesetz, dass die Speicherung von Daten regelt. Also wenn ich Daten speichern will als WLAN-Hotspot-Anbieter, dann muss ich das darauf begründen, dass ich ein Geschäft mit demjenigen habe. Auf der anderen Seite könnte man jetzt natürlich kommen und sagen, im Telemediengesetz steht doch drin, dass du eine anonyme Nutzung und Bezahlung ermöglichen sollst. Steht ausdrücklich drin. Dann, wenn man diesen Gedanken überträgt, kann man natürlich auch sagen, dann könnte ich ja auch mein WLAN über Bitcoins bezahlen lassen und bräuchte überhaupt keine Daten. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, wenn ich also mein WLAN unentgeltlich anbiete, und das machen ja nun mal Cafés, Hotels, und eben auch Freifunk und viele andere, also Kabel Deutschland in Berlin und genau, auch Städte, Telekom, Kommunen, Gemeinden, Deutschland, die Kommunen, dann brauche ich das auch nicht speichern. Wenn ich anonyme Nutzung ermöglichen soll, das ist der gesetzliche Auftrag, dann sollte man sich da auch dran halten und die Störerhaftung kann da eigentlich nichts dran ändern. Okay, das heißt also, jegliche Betreiber, hier zum Beispiel ein Café um die Ecke, welches sich so ein Wi-Fi-Router hinstellt und sagt, so bitteschön, hier könnt ihr nutzen, ich mache den auf, ich verschlüssel nicht, kein Passwort, auf das Ding und ihr könnt jetzt das Ding nutzen, holt sich dann dadurch natürlich seine Gäste so ein bisschen ins Haus natürlich, weil die freuen sich und sagen, hey super, jetzt kann ich ja nicht nur bei Sky Fußball-WM gucken, sondern ich kann jetzt auch noch nebenher auch super schnell im Internet hier Facebooken und Twittern mal ganz schnell. Das heißt, der kann das so ohne Probleme machen, ohne jetzt, wie du eben sagtest, so, der muss ja nicht speichern. Das heißt, auch wenn die jetzt neben der Fußball-WM jetzt auch noch einen Film runterladen und den auch hier über BitTorrent verbreiten, muss er auch nicht speichern und braucht nur warten, bis jemand kommt und sagt, hier eine Abmahnung, du, lieber Kaffeebetreiber, über deinen Anschluss, der gehört ja dir. Da ist jetzt gerade der neueste Lego The Movie für den Upload bereitgestellt über den BitTorrent. Du bekommst jetzt hier einen Schrieb von uns und unseren Rechtsanwälten, ne, und mit Unterlassungserklärung und Schadensersatzforderung in Höhe von X. Das hat ja eigentlich nicht zu befürchten, wenn man jetzt unserer Argumentationskette so ein bisschen gefolgt ist. Aber da gibt es, glaube ich, noch einen kleinen Pferdefuß daran, oder? Also ich würde sagen, es gibt da tatsächlich keinen Pferdefuß, es sei denn, du meinst, dass die Rechtsprechung im Augenblick einfach unsicher ist. Also diese Fälle sind tatsächlich bisher so noch nicht geklärt worden. Okay. Es gibt mittlerweile, ich hatte das Urteil des Landgerichts Frankfurt angesprochen vorhin, dass so eine Einzelfallentscheidung war. Da hatte der Hotelinhaber eben das WLAN verschlüsselt und hatte das Passwort rausgegeben und hatte dann die Leute auch belehrt. Und ganz neu gibt es ein Urteil des Amtsgerichts Hamburg, das zum allerersten Mal diesen § 8 Telemediengesetz angewandt hat und ihm gesagt hat, du haftest nicht. Wobei jetzt zum Thema Rechtsunsicherheit, auch das Amtsgericht Hamburg war sich der ganzen Sache nicht so sicher, dass es das dabei belassen hat, sondern es hat zusätzlich noch eine Alternativbegründung geliefert, die so ganz ähnlich ist wie das, was das Landgericht Frankfurt schon 2010 gemacht hat. Okay, so internes, fragen so Richter sich untereinander schon mal, ruft einer aus Hamburg schon an und sagt, Frankfurt, du sag mal, Reto, ich habe da einen Fall, da kenne ich mich nicht so hundertprozentig aus, ich weiß, du bist ja hier unterwegs mit WLAN und sowas alles. Gibt es sowas schon mal, so Unterhaltungen zwischen Richtern, wo einer fragt, hör mal, gerade in diesen neuen Medien, kann man sich auch vorstellen, kann sich nicht jeder vollumfassend auskennen, gerade im Bereich IT-Recht und Datenschutz, was ja vielerorts auftritt in unseren Fachbereichen. Gibt es da so Gespräche untereinander, wo man sagt, hör mal, ich brauche da mal kurz Hilfe von dir? Oder ist das, findet das gar nicht statt, weil so wie es in Öffentlichkeit aussieht, findet es eigentlich gar nicht statt, oder weil es ja verschiedene Urteile gibt? Also das hängt natürlich vom jeweiligen Richter ab, aber grundsätzlich findet sowas sogar sehr viel statt. Allerdings, also aus Hamburg hat mich jetzt keiner angerufen. Ich kenne die Richter da nicht, die kennen mich nicht, woher auch. Aber so auf dem Flur, klar, unterhält man sich mal über solche Themen oder sagt, du, kennst du dich vielleicht damit aus? Ja, das ist ganz normal, wie in jedem anderen Büro, würde ich jetzt mal sagen, auch, dass man sich über solche Sachen abstrakt auch unterhält. Ich meine, wie der Richter dann hinterher entscheidet, ich kann ihm ja erzählen, was ich will, dass jeder macht das dann, wie er das für richtig hält. Und wenn ich jemand anderen überzeuge oder wenn jemand anders mich überzeugt, dann kann er das natürlich auch so entscheiden. Wie das jetzt dann tatsächlich funktioniert, ist, dass Aufsätze darüber geschrieben werden oder es kommt ein Urteil und dann schreibt man etwas zu diesem Urteil und ein anderer Richter liest dann vielleicht das, was man geschrieben hat und greift das dann auf. Genau. So entwickelt sich Rechtsprechung ja auch weiter, nicht nur durch andere Rechtsprechung, sondern auch durch Aufsätze, die in so juristischen Fachjournalen veröffentlicht werden. Genau, die meisten brauchen ja einfach nur dein Buch lesen. Du hast ja gemeinsam mit Thomas Sassenberg ein Buch geschrieben, WLAN und Recht, Aufbau und Betrieb von Internet-Hotspots, muss ich auch mal pluggen hier. Sehr gutes Buch, habe ich mir im Vorfeld natürlich auch beschafft, um mir ein Bild darüber zu machen, wie du das siehst und wie du das denkst und wie du da beraten würdest oder anders entscheiden würdest. Doch, ich kann es nur jedem empfehlen, wer so ein WLAN selber aufsetzen will, anbieten will, lesen. Und nehmt einen Duden dabei, Jurist Deutsch, Deutsch Jurist. ist ein schweres Thema, ist nicht so einfach zu lesen, glaube ich. Ich kann mir von mir aus sagen, ja, ich verstehe es, aber ich glaube, das versteht nicht jeder wirklich, weil das ist schon ein komplexes Thema, deswegen der Nerdphone heute. Aber noch eine andere Frage, wo ich eben meinte, ja, aber es gibt einen kleinen Pferdefuß. Warum gibt es immer noch Anbieter? Oder kannst du dir vorstellen, warum es da noch Anbieter gibt, die ein freies WLAN anbieten, wo ich mich trotzdem noch registrieren muss, weil die sagen, ja, du musst, wir haben Datenschutzbestimmungen, wir müssen dich ja namentlich erfassen, wenn du hier 4 Stunden über unseren hochmodernes Glasfaser-Internet hier im Internet surfst, weil du kannst ja was Schlimmes tun und wir müssen jetzt deine Daten haben, also deine Telefonnummer, um dir eine SMS zu schicken oder deine E-Mail, ne, um dir einen Freischaltcode zu senden. Und im Hintergrund weiß ich persönlich, dass die gar nicht mitloggen. Weißt du, warum die sowas machen, so eine Vorschaltung von so einer Splash-Page zum Beispiel? Also so nach dem, was ich in Erfahrung gebracht habe, gibt es dafür 2 Gründe. Ich hatte es eben schon gesagt, manche möchten gerne deine Handynummer haben, um die SMS schicken zu können. Das ist nämlich total super, um Werbung zu schalten oder auch um dich dann besser verfolgen zu können. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass es diejenigen gibt, die diese Rechtsunsicherheit, die ja immer noch besteht, dass sie dir ausweichen wollen oder dass ihnen geraten wird, davon auszuweichen, indem sie eben sagen, wenn ich aber hinterher denjenigen benennen kann, der die Rechtsverletzung begangen hat, dann kann ich ja nicht haften. Das Problem ist nur, dass das ein Trugschluss ist. Die Störerhaftung hängt nämlich davon auch überhaupt nicht ab. Also wenn, jetzt nur mal angenommen, ich sag ja, dass es nicht so ist, aber wenn jemand seine Prüfungs- und Überwachungspflichten verletzt hat, ändert es überhaupt nichts daran, ob man den jetzt hinterher benennt oder nicht. Man haftet auf Unterlassen trotzdem. Das heißt, die Unterlassungserklärung, die gilt halt für den Betreiber. Die muss ich eh abgeben und die Anwaltskosten dafür habe ich eh zu tragen. Aber ich kann halt nur nicht in schadensersatzpflichtig werden für das, was jemand getan hat, wo ich nicht weiß, wer das war. Oder selbst wenn ich wüsste, wer das war, dann würde die Pflicht auf Schadensersatz diesen Nutzer treffen. Also wenn ich jetzt ein freies WLAN nutzen würde, in der Stadt Köln zum Beispiel, und würde da einen Film uploaden, dann könnten die sagen, ach, das war der Kuschelcamp 13.5, hat den Film hochgeladen, so, von dem könnt ihr jetzt einen Schadensersatz erfordern hier, was er immer euch einen Schaden zugefügt hat, aber ihr als Stadt Köln, ihr habt jetzt die Unterlassungserklärung und unsere Rechtsanwaltskosten zu tragen, weil ihr halt seid ihr in der Störerhaftung, weil ihr ihm die Möglichkeit gegeben hat, diese Störung zu begehen. Genau, so hätten das die Rechteinhaber tatsächlich gerne. Also tatsächlich, wenn ich jetzt ein WLAN betreibe und jemand begeht darüber Rechtsverletzungen, von denen ich nichts weiß, dann hafte ich dafür auch nicht auf Schadensersatz, unabhängig davon, ob ich privilegiert bin oder nicht, denn dafür brauche ich eben Verschulden und das braucht wiederum einen Vorsatz. Zumindest, dass ich so glaube, okay, da sind Leute, die kommen jetzt hier in mein WLAN rein, um Schindluder zu treiben, um Rechte zu verletzen. Und das wird ja bei so einem WLAN-Hotspot nicht der Fall sein. Das heißt also, die Schadensersatzhaftung ist ohnehin nicht da. Und tatsächlich, wenn es so eine Pflicht gäbe, dann würde diese Störerhaftung trotzdem greifen. Manche sagen, die Störerhaftung ist subsidiär. Das heißt, wenn ich mit dem Finger auf jemanden zeigen kann, dann muss nur der zahlen und ich muss überhaupt nicht zahlen. Das ist so zumindest der Bundesgerichtshof. Das ist aber falsch. Nur damit hier kein falscher Eindruck entsteht, diese Privilegierung greift und der Bundesgerichtshof, ich hatte das vorhin schon gesagt, beeinflusst durch europäisches Recht, legt auch die Störerhaftung mittlerweile sehr, sehr eng aus. Das heißt, insbesondere sagt er, als Störer kannst du erst haften, wenn du von einer konkreten Rechtsverletzung erfahren hast und ab diesem Zeitpunkt, wenn es dann wieder passiert. Das heißt also, wenn ich jetzt mein WLAN aufmache und da passiert was und ich bekomme eine Abmahnung, dann zahle ich für diese Abmahnung auch nach dem Bundesgerichtshof, diese Privilegierung nicht anwendet, zahle ich trotzdem nicht, denn ich kann sagen, ich habe für dieses Werk, für diese Rechtsverletzung, da wusste ich noch nichts von, aber ab jetzt tue ich alles, was ich kann. Und dann ist eben die nächste Frage, was kann denn eigentlich jemand tun, der so ein WLAN anbietet? Und dann kommen wir wieder in den Bereich Datenschutz und Fernmeldegeheimnis. Eigentlich kann jemand, der Daten durchleitet, und das ist ja das bei WLAN, der kann eigentlich sehr, sehr wenig tun. Der kann nämlich nicht den Datenverkehr filtern. Das darf er überhaupt nicht. Kann auch nicht bestimmte Seiten einfach, also man könnte theoretisch bestimmte Seiten einfach blocken, aber da wiederum kommt ein anderes Stück der Störerhaftung rein. so Prüfungs- und Überwachungspflichten dürfen nicht unzumutbar sein. Wenn die unzumutbar sind, dann muss ich sie auch nicht ergreifen. Dann muss derjenige, der dadurch beeinträchtigt wird, der Rechteinhaber, der muss das dann eben tragen. Und eine Unzumutbarkeit liegt insbesondere dann vor, wenn das Wirtschaftsmodell erheblich gefährdet wird. Und wenn ich jetzt anfange und du kommst zum Beispiel zu mir in mein WLAN und ich fange an und sag, du darfst nur noch www, alles andere verbiete ich dir. Ja, du darfst also kein VPN mehr, um deine Daten zu sichern. Du darfst auch kein Skype mehr benutzen und BitTorrent und das alles. Sperre ich dir alles weg, dann würde das mein Geschäftsmodell so erheblich gefährden, weil du dann lieber zum Kaffeebetreiber nebenan gehst, dass das von mir nicht verlangt werden kann. Okay, und dementsprechend ist die Idee dahinter, als WLAN-Anbieter kann man total wenig machen. Und weil man total wenig machen kann, kann man eigentlich auch nichts verlangen. Und genauso ist es ja auch in der Praxis. Kabel Deutschland betreibt jetzt seit mittlerweile, ich glaube, deutlich über einem Jahr in Berlin den ursprünglich als Pilotprojekt gestarteten WLAN-Hotspot-Dienst. Und die haben in dieser ganzen Zeit nicht eine einzige Abmahnung bekommen. Warum nicht? Weil ist ja zweifelsfrei nachweisbar, dass deren IP-Adresse ist und man kann doch nicht sagen, dass da nichts passiert, oder? Weil die Rechteinhaber ganz genau wissen, dass sie bei denen nicht durchkommen, weil die diese Privilegierung, Paragraph 8 TMG, auf ihrer Seite haben. Und ich weiß nicht, ob du die, ich habe zumindest von der Telekom nichts gelesen, dass ich keine Rechtsverletzungen begehen darf, dass ich niemanden im Internet beleidigen darf oder dass ich keine Filme anbieten darf im Internet. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Das verlangt auch von der Telekom nicht wirklich jemand. Nur von den kleinen Anbietern von WLANs oder auch von den größeren kommerziellen Anbietern überlegen sich die Rechteinhaber, ob man das nicht verlangen könnte. Und da sagt jetzt eben so als allererstes Gericht, das Amtsgericht Hamburg, sowas kannst du nicht verlangen. Okay, das heißt, es gibt so Geschäftsmodelle wie jetzt Anbieter von freien WLAN-Geräten, wie als Beispiel Sorglos, mit denen habe ich ein bisschen was schon gemacht, die sind ja jetzt auch in dem Sinne Diensteanbieter und die leiten ja auch nur den Verkehr durch. Wenn ich mir so eine WLAN-Hotspot von denen hier ins Haus stelle, für mich eine Blackbox, das wird ja alles durch deren Zugangspunkt, durch deren Server alles geroutet und für die gilt ganz klar Paragraph 8 TMG, die sind hier auch nur Diensteanbieter und speichern brauchen die auch nichts in dem Bereich, weil da bezahlt auch keiner was dafür von den Nutzern. Das heißt, zu Abrechnungszwecken braucht man auch nicht speichern und da ist man eigentlich fein raus, wenn man sich so ein Geschäft nimmt, wie sie alle heißen, die Anbieter. Genau, also Sorglos macht da nichts, Sorglos muss da auch nichts machen und genauso ist es, wenn man es weiterdenkt, eben auch für alle anderen, also auch für den kleinen Kioskbetreiber oder den kleinen Kaffeebetreiber hier um die Ecke, der seinen WLAN-Hotspot aufstellt und ein Plakat ins Fenster macht, hier freies WLAN, auch der macht nichts anderes als die Telekom oder als Sorglos oder als Freifunk. Okay. Und wir hatten es vorhin schon mal gesagt, ja. Im Paragraph 8 Telemediengesetz steht, fremde Informationen oder Zugang zur Nutzung von Informationen vermitteln. Richtig. Und das ist eigentlich alles, was es braucht und das ist bei WLAN, überhaupt bei Internetzugang, ganz klar der Fall. Und es soll ja so übervorsichtige Menschen geben, die sagen dann, okay, dann ich will trotzdem irgendwann mal hier, was weiß ich, einen Rechteinhaber oder den Anwälten der Rechteinhaber mitteilen, wer die Rechtsverletzung in meinem Kiosk begangen hat. Ich weiß, mein Cousin und mein Schwager, der kennt sich gut aus mit Computern, der soll mir mal so ein Ding installieren, dass alles, was meine Nutzer machen, mal mitdammt. Also einfach mal alles speichert, was sie so machen im Internet, um irgendwann mal einer Behörde Auskunft zu geben, was sie so gemacht haben. Das heißt, die speichern auch meine ganzen E-Mails alle mit, weil es ja auch unverschlüsselt das Netz, was da alles übermittelt wird. Das ist ja auch wieder problematisch. Genau, das ist eigentlich eine ganz fatale Situation, dass durch diese Rechtsunsicherheit Leute dazu sich genötigt fühlen zu sagen, ich muss ja mit dem Finger auf jemanden zeigen können und dann anfangen tatsächlich mitzuspeichern. Also und da schiebt das Gesetz einen ganz klaren Riegel vor. Es gibt den Paragraph 88 Telekommunikationsgesetz, eine Regelung zum Fernmeldegeheimnis. Und da steht, jemand, der Telekommunikation anbietet, der darf davon eigentlich überhaupt keine Kenntnis nehmen. Also nicht über den erforderlichen Umfang hinaus. Und das ist hier ganz klar. Also wenn die Telekom anfangen würde, alles, was ich ansurfe, mitzuspeichern, dann wäre das eine klare Verletzung des Fernmeldegeheimnisses. Und das gilt dann für den WLAN-Anbieter im Café um die Ecke natürlich auch. Und das Vermeldegeheimnis, das wissen wir ja alle, die ja grundgesetzfest sind, ne? das, ne, Artikel 10, Briefgeheimnis, wie das Post- und Vermeldegeheimnis sind unverletzlich. Dazu muss man aufpassen, dass man nicht in das Grundrecht seiner Nutzer eingreift, indem man übermäßig viel Daten speichert von dem, was sie so machen. Genau, und das ist so, also das ist zum einen Bußgeld bewährt, direkt aus dem Telekommunikationsgesetz, also das ist eine Ordnungswidrigkeit, aber es ist eben auch strafrechtlich relevant. Also wenn ich solche Daten habe und ich gebe die dann an Dritte weiter, dann kann es mir sogar passieren, dass ich dafür ins Gefängnis muss. Oh mein Gott, die armen Zuhörer, die bis jetzt durchgehalten haben, die denken sich, um Gottes Willen, trotzdem jetzt, ne, wir reden so negativ, das ist so schwierig, so kompliziert. Was ist denn jetzt so ein einfacher Weg? Wenn jemand sagt, komm, ich habe jetzt einen Anschluss hier, 150 Mbit von irgendeinem Kabel-Deutschland-Anbieter hier, das fluppt so richtig, ich brauche das alles gar nicht, ich bin so nett und so gut, ich will mein Access Point ins Fenster stellen oder irgendwas machen, dass die User, die hier bei mir vom Haus sitzen oder Gäste oder Urlauber, das Internet nutzen können. Was sollten die also machen jetzt, oder am einfachsten für die? Okay, also wir haben ebenso gehört, so Freifunk und sowas. Ist das eine Option? Das ist definitiv eine Option. Also, wozu ich rate oder wozu ich raten würde, ist, wenn ich so ein Freifunk-Hotspot oder überhaupt so ein WLAN-Hotspot für die Öffentlichkeit, wenn ich den aufbaue, dann sollte ich das ganz klar dokumentieren. Ich sollte also irgendwie aufschreiben, so, heute, 15.07., habe ich meinen Freifunk-Hotspot hier aufgestellt, und zwar in der Konfiguration irgendwas. Normalerweise können dann das die Freifunk-Leute sagen. Und wenn dann irgendwann tatsächlich die Abmahnung ins Haus klattert, um ehrlich zu sein, kommt das bei weitem nicht so häufig vor, wie das immer gedacht wird. Wenn die also ins Haus klattert, dann muss man demjenigen Rechteinhaber, der die Abmahnung geschickt hat, dann sagen, ich habe hier einen öffentlichen WLAN-Hotspot betrieben. Ich selber habe die Rechtsverletzung nicht begangen, aber es besteht die ernsthafte Möglichkeit, dass es ein Dritter über diesen WLAN-Hotspot war. Und wer jetzt ganz auf Nummer sicher gehen will, ich habe es vorhin schon gesagt, die Prüfungs- und Überwachungspflichten, der aktiviert eine Splashpage, das heißt, wenn sich jemand in das Netz einloggt, dann geht die auf, wenn er das erste Mal ins Internet geht. Und da könnte man dann eben draufschreiben, lieber Nutzer, das hier ist ein kostenloser, freier Hotspot, bitte treib keinen Schindluder, begeh keine Rechtsverletzungen, zum Beispiel File-Sharing. Wie gesagt, von der Telekom verlangt das niemand. Und eigentlich, so sagt das Amtsgericht Hamburg das auch, das kann man auch von so einem Hotelinhaber oder Kaffeeanbieter, also Kaffeebetreiber, kann man das auch nicht verlangen. Aber wer wirklich ganz auf Nummer sicher gehen will, dem würde ich sagen, bau sowas da ein. Okay, aber oder dann ohne Registrierung mit Namen oder mit Telefonnummern, das machen nur die Werbung schalten wollen. Also für einen Betreiber hier, Café um die Ecke, soll sich hier so einen Hotspot hinstellen, den er über Freifunk vielleicht kostenlos sich irgendwie hinbekommt, oder wenn er es selber nicht leisten kann, sich einkauft irgendwo. Es gibt genügend Anbieter am Markt, die so freie WLAN-Router zur Verfügung stellen. Sowas ins Fenster und man ist glücklich damit. Also, wie gesagt, wenn dann der Brief ins Haus flattert, sollte man in der Lage sein zu antworten. Und dafür sollte man eben irgendwas haben. Entweder derjenige, der es aufgebaut hat, dann kann man dann sagen, hier, der Pascal, der ist zu mir gekommen und der hat den WLAN-Router bei mir aufgebaut und der ist so konfiguriert, dass da auch andere rein können und auch rein können sollen. Das ist ja die Idee dahinter. Und wenn man jetzt ein Kaffeebetreiber ist, sagt man eben noch, ja, ich biete das halt meinen Kunden an. Und das kann einer von den Kunden gewesen sein. Okay. Jetzt gibt's ja auch noch, um das Ganze für unsere Zuhörer noch ein bisschen aufheiternd mitzubringen, man kann den Spieß auch umdrehen. Jetzt habe ich jetzt relativ aktuell wieder gelesen. Das heißt, wenn man jetzt wirklich ganz feste Überzeugung ist und man weiß sogar über meinen Anschluss, da ist eigentlich gar nichts gemacht worden oder was auch immer, da gibt es aber jetzt eine, wie nennt man das, Gegenklage? Eine negative Feststellungsklage. Um Gottes Willen, ja, genau. Du kriegst es besser. Negative Feststellungsklage. Um Gottes Willen, was ist das denn? Gut, also der Normalfall ist ja, wenn jemand vor Gericht geht, der sagt, also ich sag, du schuldest mir 50 Euro, die habe ich dir letztes Jahr geliehen und du zahlst mir die nicht zurück, dann gehe ich vor Gericht und sage, liebes Gericht, bitte sorg dafür, dass der Pascal mir 50 Euro zahlt. Mhm. Das nennt man eine sogenannte Leistungsklage. Ich will was von dir, ich will, dass du was machst. Mhm. So, wenn du jetzt aber sagst, der spinnt, ich hab dem nie 50 Euro gegeben oder die 50 Euro, habe ich ihm tatsächlich schon zurückgegeben und ich schicke dir aber vorher nur einen Brief und gehe gar nicht vor Gericht, dann kannst du zum Gericht gehen und sagen, liebes Gericht, bitte stell fest, dass ich dem Reto keine 50 Euro schulde. Das ist die negative Feststellungsklage. Und genau das haben hier die Freifunker gemacht. Da sind zwei Freifunker abgemahnt worden vor einiger Zeit, weil über ihre Hotspots angeblich Rechtsverletzungen begangen wurden. Und die haben dann auf diese Abmahnung, die sie bekommen haben, geantwortet: Ich betreibe hier einen WLAN-Hotspot. Das kann ein Dritter gewesen sein. Ich war es auf jeden Fall nicht. Und dann hat sich eine ganze Weile lang nichts mehr getan. Und dann haben sie von der Rechteinhaber, also gegenüber der Kanzlei, verlangt, dass die sagen, okay, wir machen diese Ansprüche nicht mehr geltend. Und da daraufhin nichts mehr kam, sind sie dann zum Gericht gegangen, also in diesem Fall zum Amtsgericht Berlin, und haben gesagt: Liebes Amtsgericht Berlin, stell bitte für mich fest, dass ich nicht verpflichtet bin, denen irgendwas zu zahlen. Ja, also dass ich nicht, bitte stell fest, dass ich nicht hafte. Und da kommt es eben raus, negative Feststellung, dass es nicht so ist. Und diese Klagen sind vor gar nicht langer Zeit, vor einer Woche oder vor 2 Wochen eingereicht worden. Das heißt, das Verfahren ist da noch ganz am Anfang. Ja, bis das Amtsgericht da einen Termin macht, das dauert sicherlich noch ein paar Wochen. Und tatsächlich haben möglicherweise als Reaktion auf die öffentliche Berichterstattung hat eine der beiden Kanzleien, die diese Rechteinhaber vertreten, außergerichtlich schon erklärt, dass sie, oder so heißt es, dass die erklärt haben, dass sie diese Ansprüche nicht mehr weiter geltend machen werden. Das heißt, das war dann schon ein Erfolg. Mal gucken, was jetzt da aus dem Gerichtsverfahren wird. Das muss halt dann noch irgendwie formell abgewickelt werden, da das ja angestoßen wurde und da Kosten entstanden sind. Aber das müssen wir dann mal abwarten. Verfällt dann auch automatisch dann diese negative Feststellungsklage, weil es gibt ja nichts mehr, wo etwas negativ festgestellt werden muss, weil es ja keinen Anspruch mehr gibt, oder? Sag ich jetzt mal als Laie, ich bin ja kein Richter, kein Anwalt, also nochmal für Zürcher, wir betreiben ja keine Rechtsberatung für euch, wir diskutieren mal das Thema kurz an, aber diese negative Feststellungsklage, die ist doch eigentlich nur deswegen auf den Weg gebracht worden, um zu sagen, hör mal, da gibt es eine Kanzlei, die eine Abmahnung gestellt hat, dem möchte ich mir entgegentreten, wenn die Abmahnung jetzt nicht mehr aufrechterhalten. Da muss ja eigentlich nicht mehr negativ dagegen geklagt werden. Oder ist das wieder, oder ist es doch möglich, dass es aufrechterhalten wird? Also es kann durchaus sein, dass es aufrechterhalten wird. Ich weiß nicht, was diese Rechteinhaber oder was die Kanzlei da genau formuliert hat. Aber der Punkt ist, dass hier ein formelles Verfahren losgetreten worden ist. Und solange die Kanzlei nicht dann auch vor dem Gericht erklärt, ich mache das nicht mehr, muss das Verfahren auch irgendwie wieder zu Ende gebracht werden. Da muss man eben unterscheiden. Bloß weil ich außergerichtlich sage, ich verspreche, ich mache es nicht mehr, kann es ja durchaus sein, dass die Ansprüche später doch nochmal geltend machen. Und dementsprechend könnte hier durchaus noch ein Interesse daran bestehen, dass das Amtsgericht das trotzdem feststellt. Da müssen wir mal schauen, was die Kanzlei da dann im Verfahren selbst macht. Also wie gesagt, das bisher weiß ich davon selber noch zu wenig. Das heißt, es ist auch gerade viel, viel im Weg, also viel im Gange gerade zu dem Thema. Du sagst es gerade, wir müssen da mal schauen in die Zukunft, und die Zukunft bringt ja auch den Bundestag ein bisschen auf den Schirm, weil es gibt ja unsere schöne große Koalition, die wir ja haben hier in Deutschland, die CDU und die SPD, die haben sich ja auf einen großen Koalitionsvertrag geeinigt, wo drin steht, wir wollen Rechtssicherheit schaffen für Betreiber eines WLAN-Hotspots, mal vereinfacht gesagt. Das ist ja nach der großen Koalition, nach dem Vertrag, ist das Ganze ja ein bisschen ruhig geworden darum. Weil, wieso auch immer, ist es ziemlich ruhig geworden, und viele haben jetzt danach gerufen und haben gesagt, hör mal, wenn wir jetzt mal Rechtsklarheit haben, macht doch mal was in eurem Koalitionsvertrag drin steht. Und da hat es ja jetzt am 3.7. vor fast 14 Tagen, und da gab es ja einen Antrag der CDU, CSU und der SPD, dass man es müssen alle Potenziale zum Ausbau der digitalen Infrastruktur aktiviert werden. Das bedeutet auch, dass die Potenziale von lokalen Funknetzen als Zugang zum Internet im öffentlichen Raum ausgeschöpft werden und Rechtssicherheit für die WLAN-Betreiber besteht. Das wird jetzt gefordert, dass das durch die Bundesregierung ausgearbeitet wird, dass Rechtssicherheit geschaffen wird. Das ist jetzt, soweit ich weiß, jetzt ist angenommen durch den Bundestag, dass das jetzt nicht mehr diskutiert wird. Das geht jetzt in die Ausschussarbeit. Das heißt, da kommt jetzt langsam Fahrt auf, auch wenn jetzt Sommerpause ist, kurz vor Sommerpause, aber da kommt jetzt ein bisschen Fahrt auf, kennt man ja, Fahrtauf kann schon mal ein paar Monate oder Jahre dauern, aber es kommt jetzt ein bisschen was und man verpflichtet jetzt auch unsere Regierung auf das, was die uns als Bürger ja versprochen haben im Koalitionsvertrag. Und ich bin auch mal gespannt, was da jetzt rauskommt aus dieser Anfrage oder aus diesem Antrag. Das ist keine Anfrage, das ist ein Antrag gewesen. Das war die Drucksache 18/1973. Das ist kein Geburtsdatum, sondern das ist die Drucksache, die Antragsnummer, wo man einen Antrag gestellt hat an die Bundesregierung. Der Deutsche Bundestag stellt fest, dass wir da ein Problem haben und dass wir noch den Koalitionsvertrag umsetzen müssen. Macht was. Das ist auf jeden Fall beschlossen, dass man sich der Sache annimmt. Ich denke, genau, große Hoffnung. Das ist das Schöne vor, also im Jahr 2012, 2013 gab es ja schon mal so einen gesetzgeberischen Vorschlag von der Digitale Gesellschaft, von dem Digitale Gesellschaft e.V., den Paragraph 8 Telemediengesetz, über den wir vorhin geredet haben, so zu ändern, dass klargestellt wird, dass da WLANs drunter fallen, obwohl wir ja vorhin rausgearbeitet haben, dass das jetzt schon der Fall ist. Dazu ist es dann aber nicht gekommen. Tatsächlich haben sogar einige Mitglieder der damaligen Regierungskoalition gesagt, so, das brauchen wir nicht, da gibt es überhaupt keinen Bedarf für. Und im Rahmen der Koalitionsverhandlungen ist das dann scheinbar doch wieder aufs Tapet gekommen. Und mittlerweile scheint sich die Erkenntnis durchgesetzt zu haben, die viele Sachverständige auch gestützt haben, dass wir da tatsächlich eine Regelung oder dass eine Regelung auf jeden Fall sinnvoll ist, um Rechtssicherheit zu schaffen und dieses Wirtschaftspotenzial von WLANs, das in Deutschland bisher noch teilweise brach liegt, aufgrund dieser Rechtsunsicherheit. Also ich bin gerade vor kurzer Zeit durch die USA gereist, da bekommt man überall WLAN und ohne Anmeldung und ohne Probleme, ohne irgendein Passwort. Also es gab eigentlich kein Café, wo das nicht ist. Und hier in Deutschland ist das doch noch nicht so verbreitet wie dort. Und das hat mittlerweile die Große Koalition verstanden und bringt da etwas auf den Weg. Und wir sind alle sehr gespannt, was da rauskommt. Der Digitale Gesellschaft e.V. hat befürchtet ja, dass dieser Gesetzesentwurf so formuliert wird, dass tatsächlich nur die kleinen Kaffeebetreiber oder vielleicht auch nur die größeren Kaffeebetreiber davon profitieren und andere nicht, also zum Beispiel Freifunk nicht. Da müssen wir mal abwarten, was da rauskommt. Ich werfe nur noch eine Sache in diesem Zusammenhang ein. Auch die EU-Kommission, also nicht nur unsere Große Koalition, sondern auch die EU-Kommission ist sich durchaus der Potenziale von WLAN bewusst. Und es gibt einen europäischen Gesetzesentwurf, eine Verordnung für den Telekommunikationsbinnenmarkt. Und da gibt es sogar ganz ausdrückliche Regelungen, die auch Modelle wie Freifunk, aber eben auch Modelle wie das Café, das ein WLAN anbietet, aufgreifen und dazu Regelungen enthalten. Das heißt, unsere Gesetzgeber, sowohl der deutsche als auch der europäische, haben das Problem definitiv erkannt und finden WLAN eigentlich ganz toll und wollen das haben. Es gibt sogar eine Pressemitteilung der EU und die heißt Europe loves Wi-Fi. Ja, also die Europa liebt WLAN und das ist ein tolles Zeichen gewesen meines Erachtens. Und jetzt schauen wir mal, was die Große Koalition tatsächlich für einen Gesetzesentwurf dann vorlegt. Okay, das heißt, jeder, der es im WLAN betreiben möchte, macht das ruhig. Hört euch diesen Podcast gerne nochmal an, auf was ihr so achten müsst, auf was ihr denken müsst, aber betreibt so etwas, bringt es nach vorne. Das bringt uns allen nach vorne, wenn ihr das freie WLAN für eure Mitbürger, für unsere Gäste, Urlauber hier betreibt in Deutschland. Es wird in Zukunft hoffentlich mehr Rechtsklarheit geben, dass man da ruhigen Gewissens und auch ruhig schlafen kann, wenn man sein WLAN nachts anhat und keine Angst hat vor der Abmahnung, die am nächsten Morgen im Briefkasten ist. Betreibt es, macht es, seid mutig und schließt euch an zu so Gruppierungen wie Freifunk oder was auch immer. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann kauft euch irgendwas ein. Wenn ihr Restaurant- oder Kaffeebetreiber seid, aber macht irgendwas, bringt es nach vorne, weil wenn es keiner macht, dann gibt es ja anscheinend keinen Handlungsbedarf, da was zu ändern. Und wenn man als Anbieter, wie jetzt hier Freifunk, abgemahnt wird, negative Feststellungsklage haben wir gelernt. Das sollte man auch mal versuchen. Ich glaube, da braucht man auch keinen Anwalt für, um sowas in Wege zu leiten, oder? So das kommt drauf an, wie immer. Jetzt kommt leider wieder die Juristenantwort. Oh, verdammt, ja. Okay. Das kommt tatsächlich drauf an. Die beiden Klagen, die jetzt eingereicht wurden, sind vom Amtsgericht Berlin eingereicht worden. Dort vor den Amtsgerichten braucht man tatsächlich keinen Anwalt. Das hängt allerdings davon ab, wie das Gericht hinterher sagt, wie es den Wert dieser Sache einschätzt. Und das ist relativ schwierig im Augenblick zu sagen. Möglicherweise sagt das Gericht, also das Amtsgericht Berlin auch, diese Sache hier ist mehr als 5.000 Euro wert und dann muss sie zu den Landgerichten, dann wird das ans Landgericht verwiesen und da braucht man dann tatsächlich einen Anwalt. Okay. Also wow. Es kommt tatsächlich drauf an, diese Streitwertfestsetzung ist was relativ Kompliziertes und gerade in so Urheberrechtsbereichen, wo es um Unterlassung geht und Filesharing, tendieren manche Gerichte dazu, doch Streitwerte über 5.000 Euro anzunehmen. Das heißt, da kann ich leider nicht eindeutig sagen, ob man einen Anwalt braucht oder nicht. Aber ohnehin würde ich einen empfehlen. Denn allein, dass die Gerichte sich seit vielen Jahren damit beschäftigen und noch nicht so richtig die Patentlösung gefunden haben, deutet darauf hin, dass das eine komplexe Materie ist. Und da ist ein Anwalt sicherlich nicht das Schlechteste. Ja, kann ich mir vorstellen. So viel, die Uhr hat gerade rot geschlagen. Wir haben noch für unsere Online-Zeit noch knapp ein paar Minuten. Und ja, abschließend, wo können sich die Nutzer noch weitergehend informieren? Es gibt eine Homepage, die nennt sich offenenetze.de. Das ist deine Homepage zum Beispiel. Da hast du auch viel geschrieben, also offenenetze zusammengeschrieben.de. Da hast du auch einiges drüber geschrieben, schon über Funknetze, über Freifunk, über freie Netze, wie man sowas angehen sollte. Die können sich dein Buch kaufen und da nochmal einlesen, wie man es richtig machen sollte. Und man kann sich auf der Seite von Freifunk, wie ich finde, auch ziemlich gut informieren, an was man denken sollte, bevor man sowas einfach so macht. Man muss ein bisschen was machen, aber das ist nicht allzu viel. Wenigstens schon mal einlesen, worauf man achten muss und macht was. Also offenenetze.de, auch unter Twitter, unter @offenenetze kann man auch gerne mal folgen, kann man auch ein paar interessante Informationen auch lesen, nicht nur zum WLAN. Also es gibt genügend Informationen im Internet und wenn ihr den Namen jetzt nicht mehr wisst, dann googelt danach. Da gibt es jede Menge Informationen, auch auf meinem Blog, da habe ich unter zehmdaumen.de habe ich auch einige Sachen schon ein bisschen veröffentlicht, wie man in Cafés und Restaurants so einen Router installieren kann und wie man das am besten verarschtückelt. Ich danke dir für deine Zeit. Das war der sehr gerne. Nerdfunk Nummer 82 am 15. Juli 2014. Ich hatte heute eine Leitung Dr. Reto Manns, seines Zeichens Richter in Frankfurt. Ich bin Pascal Kuschelke. Das war's für heute. Weitere Informationen auf nerdfunk.de und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Danke auch. Tschüss. Tschüss. So, den Knopf habe ich gefunden. Ja, und den Knopf.